Der Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 30. Mai eine Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die EU ungerechte Sanktionen über die TVRK verhängt. In der Antwort hieß es: Die EU hat jüngst zusätzliche Sanktionen nacheinander veröffentlicht, zu denen vor allem Erweiterung der Sanktionsgegenstände Nordkoreas, Verbot für Regierungshilfe im Handel mit ihm und Investitionsverbot für mehrere Bereiche, Verbot für Start, Landung, Territorialluft, Transit und Einlauf der nordkoreanischen Flugzeuge und Schiffe in Europa gehören. Zum Vorwand dieser Sanktionen nahm die EU, leistet sie nicht die gerechte Souveränitätsausübung der TVRK und dessen selbstschützende Maßnahmen, die den internationalen Frieden und die regionale Sicherheit ernst bedrohen sollen. Weder in der UNO-Charta noch im Völkerrecht gibt es einen Paragraph, in dem Atomtest und Start des künstlichen Erdsatelliten als Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit bestimmt sind. Warum bewahren und verstärken die europäischen Länder weiterhin die Atomwaffen und starten weitere Satelliten, wenn die Verstärkung der atomaren Abschreckungskraft und Erschließung des Weltraums zum friedlichen Zweck gefährlich sind? Eher sind im Völkerrecht die Blockade-Sanktionen gegenüber einem souveränen Staat in friedlicher Zeit als Invasion und Gesetzwidrigkeit festgelegt. Mit diesen Maßnahmen folgt die EU den USA. Sie hatten versucht, im UNO-Sicherheitsrat totale Blockade für Nordkorea durchzubringen, woran sie scheiterten. Im Verstoß gegen die UNO-Charta machten die USA sogenannte separate Sanktionen bekannt. Die Tatsache zeugt davon, dass die EU offen die feindliche Politik der USA für die Erdrüsselung der TVRK unterstützt. Die EU sollte vernünftig handeln und Lehre daraus ziehen, dass sie infolge der Unterstützung der Politik der USA, die die souveränen Staaten im Mittleren Osten umstürzten, in die größte Flüchtlingskrise geraten ist. Wenn sich die EU nicht für die Erhaltung der internationalen Gerechtigkeit und Unparteilichkeit einsetzen kann, sollte sie sich um komplizierte Probleme im eigenen Haus kümmern. Es ist eine Fehlkalkulation, wenn sie glaubt, durch Sanktionen die TVRK verändern zu können. Im Gegenteil verstärkt sich ihre Kraft für selbstständige Entwicklung.